Lied für Safran-Meinheit. Eine Empörung haltet durch unser Land, denn in Lübeck war ein schönes Asyl, einmal gebrannt und auch nur ohne einmal nach der Wahrheit zu fragen, hat Hitlers Enkel wieder zugeschlagen. Die Presse und die Medien waren außer sich, das ist Deutschlands wahre Fratze, das hässliche Gesicht für diese Volksverhetzer, wärst du schön gewesen. Und die Lügen konnte man in jeder Zeitung lesen. In Lübeck gab's ein Feuer im Asylheim. Auch hier sollten die Mörder böse Neonazis sein. Zehn Tote und ein Täter, der nicht aus Deutschland kam. Wenn sie zünden, sind es Töpfchen, greift gerne selber an. In Lübeck gab's ein Feuer im Asylheim. Auch hier sollten die Mörder böse Neonazis sein. Zehn Tote und ein Täter, der nicht aus Deutschland kam. Wenn sie zünden, sind es Töpfchen, greift gerne selber an. Als noch keiner wusste, wie die Tat geschah, als man schon Tausende von Nacken auf der Straße sah. Gegen den Faschismus haben sie demonstriert, doch den gab man in Italien und bestimmt nicht hier. Ein Bürgermeister heute wie ein kleines Kind, weil die Täter ja wohl alle nur Rassisten sind und auch aus Bonn mal wieder dasselbe zu hören. Auch hier sollten die Mörder böse Neonazis sein. Zehn Tote und